Versprechen müsse man also, sie nicht zu verraten. Das Versprechen war ja an sich leicht zu geben. Aber wenn nun der biedere Einwohner merkte, worauf das Köstliche hinauslief, hinter dem Köstlichen sah er den Scheiterhaufen flackern. Und man verfiel schon der Inquisition, wenn man einen Ketzer auch nur stumm anhörte oder in seinem Hause aufnahm. Todesangst wird den Einwohner dazu getrieben haben, dem gefährlichen Fremden die Türe zu weisen. Und wenn es hierbei verblieb, so konnte der Wanderapostel von Glück reden. Ein ganz Verängstigter aber rannte schleunigst nach der Pfarre und berichtete dort, was ihm soeben begegnet war. So ein Wanderapostel wäre in Wirklichkeit nicht allzu lange unangefochten geblieben. Über kurz oder lang hätte ihm die Inquisition das Handwerk gelegt. Lesen wir nun zeitgenössische Quellenberichte über die Werbemethoden der Glaubensboten, so sind wir baß erstaunt, mit welcher Sorglosigkeit und Offenherzigkeit die Apostel vorgegangen sein sollen, ohne der Inquisition in die Hände zu fallen. Der Zeitgenosse David von Augsburg, Ivonetus, erzählt, kleine Mädchen lehren das Evangelium, gehen gerne zu einfältigen und unwissenden Leuten, alles heißt er, der Glaubensbote im Heimlichen zu bewahren und niemandem zu verraten. Sie setzen den Klerus herab und machen sie, die Priester, so verhasst, dass man ihnen weder glaubt noch folgt. Sie raten, keine Gaben, Zehnten zu reichen, indem sie sagen, alles dies habe der Klerus nur zu seinem Vorteil angeordnet. Seite 294. Die Aussicht, für den Ketzerglauben neue Anhänger zu gewinnen, war bei den furchtbaren Folgen sowohl für den Werber als auch für den gewonnenen Genossen unendlich gering. Als ganz unmöglich kann man natürlich die Gewinnung eines Gläubigen nicht hinstellen. Dann und wann und hier und da einmal mochten also wirklich die Bemühungen eines Wanderpredigers, wenn er das unwahrscheinliche Glück hatte, längere Zeit hindurch den Spürhunden der Inquisition ein Schnippchen zu schlagen, von einem kleinen Erfolg gekrönt sein. Nehmen wir das Unwahrscheinliche also einmal an, ein Glaubensbote habe ungeschoren in einigen Familien des Ortes seine Bekehrungspredigt halten können und wirklich einige Neubekehrte für seine Sekte gewonnen. In welcher Lage befanden sich aber nun die neuen Genossen? Sie waren jetzt Ketzer, das heißt, von Stund an waren sie ihres Lebens keinen Augenblick mehr sicher. Überall lauerte die Gefahr. Gewiss war ihr ganzes Sinnen darauf bedacht, die gefährliche Tatsache ihres Ketzertums im Heimlichen zu bewahren. Aber solches Heimlichtun war unendlich schwer und zog unter Umständen sogar direkt den Verdacht heran. »Warum tun die so heimlich?«, fragten die neugierigen Nachbarsfrauen. Es war gar nicht möglich, sich immerfort vor Freund und Feind so geschickt zu verstellen, dass keine Entdeckung ihrer Heimlichkeit drohte. Allein die ständige Todesangst vor Entdeckung würde bewirkt haben, dass fast alle Neubekehrten über kurz oder lang den gefährlichen Ketzerglauben wieder über Bord geworfen hätten. Blieben aber einige Standhafte dem neuen Glauben dennoch treu, versuchten sie sogar, Freunde und Nachbarn in ihre Geheimnisse einzuweihen. So gingen sie ein Wagnis ein, das mit fast absoluter Gewissheit diese Mutigen in die Inquisitionskerker führte. Denn die Möglichkeiten ihrer Entdeckung waren ja unzählige. Da gab es die guten Freunde, die jede auffällige Änderung in der Lebensweise ihres Bekannten in der Nachbarschaft glossieren, die jedes unvorsichtige Wort von Haus zu Haus weitertragen mussten. Und das erst recht, wenn es sich bei dem heimlich tuenden Nachbarn um verdächtig klingende Worte über Glaubensdinge handelte. Dass man über solche Dinge bei Todesstrafe nichts Verfängliches reden dürfe, das wusste ja alle Welt. Wer konnte dem Nachbarn trauen, auch wenn er noch so harmlos zuhörte? Und erst die Feinde, die man im Orte hatte und die schon immer darauf lauerten, die Schlinge zuzuziehen. Da waren die Angehörigen der eigenen Familie des Ketzers, zum Beispiel die im Evangelium unterrichteten kleinen Mädchen, denen unversehens einmal eine unbedachte Äußerung entschlüpfen konnte. Dann gab es Knechte und Mägde, die in der Nachbarschaft von Heimlichkeiten im Hause ihrer Herrschaft erzählten. Von Denunzianten hören wir übrigens auch in den Inquisitionsprotokollen oft genug. Da gab es zum Beispiel Mitglieder der Sekte, die sich eines Tages mit der Kirche wieder aussöhnten und dann, um die Wahrhaftigkeit ihrer Abschwörung zu dokumentieren, ihre Genossen denunzierten. Vor allem aber muss das beständige Aufspüren der Inquisitionshelfershelfer nach Verdächtigen vergegenwärtigt werden, um zu erkennen, dass es auch für den Geschickten und Vorsichtigen auf die Dauer unmöglich war, seine Heimlichkeit der Welt gegenüber zu bewahren. Auch diese Spürhunde wussten sich zu tarnen, um hinter gewisse Heimlichkeiten zu kommen. Da war ein Kleriker, so wird erzählt, der kam zu solchen, von denen er ausgekundschaftet hatte, dass sie zu der Sekte gehörten. Er gab sich mit großer Verstellungskunst den Anschein, als gehöre er zu derselben Religionspartei. Das glaubten ihm die Arglosen denn und offenbarten ihm alle ihre Geheimnisse. Es könnte nun sein, dass mich ein besonders skeptischer und neugieriger Leser fragen würde, wenn man der gefälschten Überlieferung nicht trauen kann und darf, woher wissen Sie denn, wie die Menschen im Mittelalter dachten und fühlten? Woher wissen Sie so bestimmt, dass auch im Mittelalter über die Heimlichkeiten der Nachbarn geklatscht wurde, dass es auch damals Zwistigkeit, Neid und Rachsucht unter den Menschen gab? Wenn Sie es nicht schwarz auf weiß in den Archiven haben, woher wollen Sie wissen, dass es einstmals unter den Menschen auch Denunzianten und Spitzel gab? Die große Mehrzahl meiner Leser wird diese Fragen mit Schmunzeln anhören, denn wohl jedermann ist sich gar nicht ein bisschen im Unklaren darüber, woher ich meine Weisheit habe. Allerdings, lieber und neugieriger Leser, aus den Archiven habe ich meine Weisheit nicht. Alles in allem genommen, die Gefahr, entdeckt und als Ketzer verbrannt zu werden, war unter den geschilderten Verhältnissen so drohend und groß, dass jenes von den gefälschten Quellen berichtete ungeheure Anschwellen der Ketzerei in der wirklichen Welt ein Ding der Unmöglichkeit bedeutet. Dieser Erkenntnis wird sich niemand entziehen können, der gewillt ist, der lebendigen Erfahrung mehr Glauben zu schenken als der gefälschten papiernen Überlieferung. Aber die Historiker sind vorläufig noch nicht gewillt, der Erfahrung zu vertrauen. Hinderungsgrund ist ihr vieles papiernes Wissen. Sie haben ja die Quellen sehr gründlich durchforscht und siehe da, jetzt kommen Sie wirklich mit einer aus der papiernen Überlieferung geschöpften zureichenden Erklärung für das trotz aller Verfolgung so übermächtig anschwellende Ketzertum. Man vergesse nicht, rufen Sie, die Ketzer haben sich vor ihren Verfolgern auf eine ganz schlaue Art getarnt. Und nun erinnert man mich an die schon vorher erwähnte Unterscheidung der Ketzer in Perfecti und Credentes. Da ging also aus den Quellenberichten hervor, dass sich nur die Perfekti ganz und gar von der offiziellen Kirche freigemacht und ferngehalten hätten, dass aber die gewöhnlichen Gläubigen trotz ihrer ketzerischen Einstellung dem äußeren Scheine nach seelenruhig und schlauerweise im Schoß der verhassten Kirche verblieben seien. Es ist bekannt, sagt Diekhoff, Seite 127, dass die Waldenser sich in jener Zeit, nämlich in der Zeit vor der Reformation, dem Kultus der römischen Kirche äußerlich anschlossen und überhaupt dem römischen Klerus äußerlich die Obedienz nicht verweigerten. Dass sie vielmehr äußerlich den Gesetzen der römischen Kirche gemäß lebten, bei den Priestern beichteten, Messe hörten, Zehnten entrichteten und so weiter. Das eigentümliche christliche Leben in der Sekte beschränkte sich auf das Hören der heimlichen Predigten der sogenannten Barben, der Predigerbrüder, und auf das heimliche Beichten bei denselben. Nun also, rufen die Historiker, wenn die Gläubigen sich so geschickt zu tarnen wussten, ist es dann ein Wunder, dass die Ketzerei sich mächtig ausbreiten konnte? Leider ergibt sich nun schon aus den gefälschten Quellen selbst, dass gar nicht alle Credentes und gar nicht zu allen Zeiten diese gewöhnlichen Gläubigen äußerlich aus Vorsichtsgründen gehorsame Kinder der Kirche blieben. Die Quellen widersprechen sich bezüglich der Stellung der Ketzer zur offiziellen Kirche heftig. Oben auf Seite 70 haben wir bereits ein Beispiel dieses Widerspruchs angeführt. Der soeben angeführte Satz von Dieckhoff soll auch nur für die Zeit unmittelbar vor der Reformation, also etwa für die letzte Hälfte des 15. Jahrhunderts, Gültigkeit haben. Vorher hätten sich auch vielerorts die Credentes viel schroffer von der Kirche getrennt, melden andere Quellen.